Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, haben wir heute die Möglichkeit, weiter fortzufahren mit einer gewaltigen Unterrichtsreihe, die für uns Muslime sehr, sehr wichtig ist. Weil der Muslim seine Religion kennenlernen muss. Denn der Muslim, der seine Religion nicht kennt, er weiß auch natürlich nicht, wie er dann auch Allah subhanahu wa ta'ala anbeten muss. Der Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, weiß auch nicht infolgedessen, wie er Allah subhanahu wa ta'ala anbeten muss. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns eine Ayah im Koran al-Karim, die viele Leute leider überlesen oder vielleicht nicht die Zeit haben, darüber richtig nachzudenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in dieser Ayah, فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Und so folgt ihm, wem? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit ihr recht geleitet seid. Frage: Kommst du in das Paradies, wenn du nicht recht geleitet bist? Antwort: Nein. Die Antwort ist nein, liebe Geschwister. Das bedeutet, der Grund für die Rechtsleitung ist, dass du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst. Eine Gegenfrage: Wie kannst du ihm folgen, wenn du ihn nicht kennst? Deswegen wundere ich mich, dass manche Leute, ja, und ich sage es, weil ich schon einige Jahre Erfahrung in der Da'wah habe, dass einige Leute eine Abneigung gegen das Lernen haben. Einige Leute haben eine Abneigung gegen das Lernen. Und dieses geziemt sich nicht für einen Muslim, liebe Geschwister. Denn das Wichtigste, wofür der Muslim erschaffen worden ist, ist kein anderer Grund, außer dass er seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala anbeten muss. Und seid euch sicher, derjenige, der sich kein Wissen aneignet, so denkt er vielleicht, er ist schlau. Wir haben auch letztens so eine Frage bekommen, wer bei uns am Montag im Unterricht war. Eine Schwester hatte die Frage gestellt, was ist mit einer Freundin, die sie hatte, die sagt, ich möchte nicht lernen, weil wenn ich etwas weiß, dann werde ich dafür noch mehr bestraft, wenn ich in diesem Punkt sündige. Natürlich, manche Leute denken, dass sie schlau sind. Und dass sie denken, wenn sie eine Sache nicht wissen, dass sie dafür nicht bestraft werden. Wer sagt uns das? Wer sagt uns, dass wenn wir eine Sache nicht wissen, dass wir bestraft werden? Es gibt natürlich Dinge im Islam, die weiß nicht jeder. Aber es gibt Dinge, die muss jeder wissen. Frage: Gehört dazu, wie wir unser Gebet verrichten? Muss dieses ein Muslim wissen? Natürlich. Gehört dazu, was die Worte bedeuten, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Natürlich, das muss ein Muslim wissen. Und derjenige, der denkt, dass er in jedem Fall entschuldigt sein wird, vor Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem fehlenden Wissen, so hat er sich nur selber entschuldigt. Wo hat Allah ihn entschuldigt? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wisse, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat uns befohlen, hier Kenntnis über ihn zu haben, denn wenn wir die Kenntnis über ihn haben, dann wissen wir auch demzufolge, wie wir ihn anbeten müssen. Deswegen, liebe Geschwister, beschäftigt euch nicht mit der Frage, wonach wird Allah subhanahu wa ta'ala mich in jeder einzelnen Angelegenheit fragen. Nein, beschäftigt euch mit der Frage, was werde ich Allah subhanahu wa ta'ala sagen, dass ich dieses und jenes nicht wusste. Das ist viel, viel wichtiger für einen Muslim. Deswegen sollte unsere Aufgabe hierin liegen, dass wir zusammen unsere Religion lernen, damit wir auch inshallah ta'ala, liebe Geschwister, zu dem Ziel angelangen, wohin jeder will, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns nicht erst sterben lassen, bis dass er mit uns zufrieden ist. Und das ist das Wichtigste für einen Muslim, dass wenn seine Seele genommen wird, er in diesem Zeitpunkt ein gutes Gefühl hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden ist. Wie viele sterben im Café, wie viele sterben in der Diskothek, Wie viele sterben an Orten, die Allah subhanahu wa ta'ala verflucht hat? Dieses nur deswegen, weil die Ärmsten nicht gedacht haben, dass der Todesengel jetzt zu ihnen kommt. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala für uns schon geschrieben hat, in welcher Sekunde wir sterben werden. Und dieses ist nicht dein Wissen, das ist alleine das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil du nicht weißt, wann du sterben musst, musst du dich immer darum sorgen, dass du einen guten Tod erfährst. Und das kannst du auch nur erreichen, indem du eine gute Tat nach der anderen machst. Denn wer weiß, wann dieses deine letzte Tat sein wird. Und deswegen hat der Muslim nichts anderes zu tun, liebe Geschwister, als das Gute zu tun und das Schlechte zu verlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Guten leiten und uns vom Schlechten entfernen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere tagtäglichen Sünden, die wir machen, uns vergeben und uns diese Sünden zu Gehorsamkeit ihm gegenüber umwandeln. Liebe Geschwister, das letzte Mal haben wir über die Bedeutung von La ilaha illallah gesprochen. Natürlich, ich hatte es das letzte Mal gesagt, es gibt Leute, wenn man sie fragt, was bedeutet La ilaha illallah, dann übersetzen sie es fälschlicherweise wie? Indem sie sagen, na? Es gibt keinen Gott außer Gott. Erstmal, das Wort Gott, ist das gleichzusetzen mit dem Wort Allah? Na? Keineswegs. Keineswegs, das ist gar kein Vergleich, liebe Geschwister. Aber manche sagen das, weil jetzt, wenn man mit einem Nicht-Muslim spricht, ist es schwer, ihm yani in diesem Moment ein passenderes Wort zu geben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, und manche Gelehrte sagen, das Wort Allah ist abgeleitet aus was? Aus? Aus? Al-Ilah. Al-Ilah. Was bedeutet Ilah auf Arabisch? Subhanallah, schaut mal, liebe Geschwister. Manch einer, zum Beispiel, er hat einen arabischen Namen. Dann fragt er seinen Vater, was bedeutet mein Name? Und er möchte es wissen und dies und das. Wollen wir nicht wissen, was der Name Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet? Na'am, tfadal. Gott hat? Ilah. Was bedeutet Ilah? Gott hat. Dann hätten wir doch richtig übersetzt. Kein Gott außer Gott. Na. Das heißt, derjenige, der mit Frechung Wahrheit angebetet werden darf, in ihm die vollkommene Liebe gewinnt. Vollkommene Liebe und? Vollkommene Liebe und vollkommene Unterwerfung. Schaut mal den Unterschied. Subhanallah al-Adi. Vollkommene Liebe und vollkommene Unterwerfung. Manche sagen, ja, das ist mein Gott. Aber was meinen sie mit Gott? Deswegen, wenn wir sagen, La ilaha illallah, wie haben die Gelehrten das übersetzt, indem sie gesagt haben? Niemand darf vielleicht von Wahrheit angebetet werden, außer Allah. La ma'buda bihaqin illallah. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das sollte erstmal jeder wissen, liebe Geschwister. Und der Name Al-Ilah, das bedeutet nicht Gott. Und wenn wir sagen, das bedeutet nicht Gott, das heißt, das hat eine viel größere Bedeutung bei uns. Wenn wir sagen, La ilaha illallah würde bedeuten kein Gott außer Gott, dann wo ist der Unterschied zwischen Gott und Gott? Wo ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Naam? Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt auch andere Götter, die fälschlicherweise angebetet werden, er nennt sie auch wie? Ilah, beziehungsweise Mehrzahl, Aliha. Aber stellt Allah subhanahu wa ta'ala klar, dass sie nicht anbetungswürdig sind? Na? Wo? Na? Batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqq. Das, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Und das, weil das, was sie außer ihm anbeten, neben ihm anbeten, das Falsche ist. Allah hat uns hier ganz klar gemacht, wer anbetungswürdig ist und wer nicht anbetungswürdig ist, liebe Geschwister. Denn die Leute nehmen sich andere Götter außer Allah. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Aber sie beten jemanden an, der nicht anbetungswürdig ist. Frage, wer alleine ist anbetungswürdig? Antwort, Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte ein Muslim sich hauptsächlich damit beschäftigen, damit er Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, liebe Geschwister. Und wir haben gesagt, wenn einer den Islam annimmt. Zum Beispiel einer war vorher ein Nichtmuslim, ein Kafir. Jemand, der die Wahrheit bedeckt, verleugnet hat, je nachdem. Dann entschließt er sich durch die Rechtleitung Allahs, subhanahu wa ta'ala, den Islam anzunehmen. Und er spricht die Worte La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah aus. Er spricht die Worte aus, aber jetzt ist die Frage, mit wem geht diese Person ab diesem Zeitpunkt einen Vertrag ein? Na? Mit Allah. Mit Allah. Freiwillig oder gezwungen? Freiwillig, er hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah zu sagen. Richtig? Denn wenn wir über einen Abd reden, über einen Diener, dann unterscheiden wir zwischen einem gezwungenen Diener, liebe Geschwister. Jeder von uns ist ein Diener Allahs, ob er möchte oder nicht. Jetzt kann einer sagen, nein, ich möchte nicht der Diener Allahs sein. Frage, ist er trotzdem Diener Allahs? Ja, weil Allah ihn erschaffen hat. Allah hat ihn erschaffen und entschieden, dass er sein Diener ist. Da kann diese Person das nicht mehr entscheiden. Denn Allah hat ihn erschaffen mit dem Zweck, dass dieser ihm dient. Sagt man, ja, aber er dient ihn nicht. Darauf kommt es nicht an. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, könnte er diesen Diener dazu zwingen, ihm zu dienen? Antwort ja. Wer hat uns recht geleitet außer Allah? Haben wir früher Allah angebetet? Hat Allah nicht dein Herz in Richtung Religion bewegt, dass du endlich ein Muslim bist und jetzt die vollen Züge der Menschlichkeit bekommst, weil du jetzt angefangen hast, richtig nachzudenken, was es bedeutet, ein Mensch zu sein? Doch, Allah hat dich dazu gebracht, niemand anderes. Deswegen, der Diener, er ist gezwungen oder er ist freiwillig ein Diener Allahs. Und besser wäre für ihn, dass er freiwillig ein Diener Allahs ist, liebe Geschwister. Und wenn du diesen Vertrag eingehst mit Allah subhanahu wa ta'ala, indem du gesagt hast, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dann heißt das, dass Allah subhanahu wa ta'ala ab jetzt von dir etwas verlangt. Er verlangt von dir, dass du niemand anderen anbetest außer Allah. Bedeutet nicht immer nur, dass du keine Götze mehr anbetest oder keinen Stein mehr anbetest oder Baum oder Himmelskörper, wie die Leute das vielleicht vor der Zeit des Islam gemacht haben. Auch die Gelüste, liebe Geschwister, die Gelüste sind genauso etwas wie ein Gott. Und Allah bestätigt uns dieses im Koran, indem er uns sagt, أَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum was genommen hat? Zum Ilah. Und Ilah ist ein großes Wort, wie wir festgestellt haben. Bedeutet, einer nimmt den Islam an. Okay? Aber er möchte nicht beten und er möchte nicht fasten. Hier stellt er die Regeln auf. Aber er ist doch einen Vertrag mit Allah eingegangen. Und wenn er einen Vertrag mit Allah eingeht, dann muss er sich an diese Regeln halten vom Islam, liebe Geschwister. Allah hat ihn nicht gezwungen dazu. Allah subhanahu wa ta'ala, er ermöglicht jeden in diese großartige Religion, die einzig wahre Religion, die Religion der Errettung. Allah ermöglicht jeden, diese Religion anzunehmen, aber mit Konsequenzen. Diese Konsequenzen sind, dass wenn du diese Religion annimmst, Allah auch etwas von dir erwartet. Jetzt hast du einen anderen Maßstab. Vorher hast du getan, was du wolltest. Natürlich, wenn du so stirbst auf diesem Wege, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich für alles abrechnen, was du gemacht hast. Aber jetzt wolltest du ja in die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala eintreten. Und der Eintritt in die Barmherzigkeit Allahs, richtig, ist über die Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aber diese Shahada, sie verlangt von dir Opfer. Opfer, die nicht jeder bereit ist zu erbringen. Warum nicht? Weil er gar nicht verstanden hat, was seine Religion bedeutet. Und deswegen, liebe Geschwister, wir leben in einem Land, wo der Jahil, die Unwissenheit, so extrem ist, dass man Angst bekommt. Wallahi al-Azim, ich bekomme manchmal Fragen. Ich denke, entweder hat diese Person noch nie zwischen Muslimen gelebt oder ich weiß nicht, woher er diese Frage hat. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir die Leute dann aufklären. Und ihr sollt auch eure Religion lernen, damit wir aufklären, liebe Geschwister. Aber dazu gehört, dass man auch 2, 3, 4, 5 Dinge lernt. Und es sollte nicht schlimm sein für dich. Manche Leute denken, ich weiß nicht, was sie denken, dass sie hässlicher oder dicker werden, wenn sie lernen. Nein. Wallahi, das Lernen macht dich zu einem geehrten Diener bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn hier beweist du Allah subhanahu wa ta'ala, dass du diese Religion nicht irgendwie praktizieren möchtest, sondern du wirst sie so praktizieren nach dem Weg der Rechtleitung. Wie dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die Sahaba radiallahu anhum, wie die Tabi'in, die besten Nachfolger nach ihnen. Hier beweist du Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, ich möchte dich nicht anbeten wie X und Y, sondern ich möchte dich so anbeten, wie du es uns offenbart hast, deine Religion. Und sie hat klare Regeln. Und diese Regeln sind im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns auf dieser Rechtleitung befestigen. Dann machen wir heute inshallah ta'ala weiter. Und diese Themen bitte. Wir müssen diese Themen richtig lernen. Ansonsten werden wir richtig oder falsch unsere Religion praktizieren. Na, falsch. Schaut mal, liebe Geschwister, vielleicht zwei Punkte. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ja, warum muss er das jetzt mit den Juden und Christen ansprechen? Schaut mal, wir haben eine Religion und wir haben eine Wahrheit. Und der Muslim muss bei der Wahrheit bleiben und sich entfernen von der Lüge, von der Falschheit. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesmal erstmal verstehen. Und ihr solltet eine Sache wissen. Für die Juden und Christen bist du als Muslim was? Ein Kafir. Das musst du wissen. Wallahi al-Azim, das musst du wissen. Eine Frage, kannst du das Judentum annehmen? Ja oder nein? Bitte. Man kann nicht annehmen. Okay, du kannst das Judentum nicht annehmen. Warum? Weil du nicht Bärbel Schäfer bist und Friedmann liebst oder warum? Warum kannst du nicht das Judentum annehmen? Na. Weil die Mutter nicht Juden ist. Na, die haben ihre eigenen Spielregeln. Okay? Du kannst das Judentum nicht annehmen. Okay. Frage. Kannst du das Christentum annehmen? Ja oder nein? Mit welcher Bedingung nimmst du das Christentum an? Mit welcher Bedingung nimmst du das Christentum an? Fadala. Mit der Taufe. Nein, mit das Christentum. Ein Christ sagt zu dir, sagst du, Jesus ist der Sohn Gottes? Taib, okay. Du sagst jetzt zu ihm, A'udhu Billah. Frage, nimmt er von dir Christentum an oder nicht? Okay, das heißt, du bist für ihn was? Ein Kafir. Okay. Warum soll das problemlos sein? Und BZ und Shaitan TV, wenn ihr diesen Satz schneidet, dann nimmt bitte alles mit rein. Warum soll das ein Problem sein, dass du ihnen gehorchen musst und sagen musst, Jesus ist der Sohn Gottes, weil er Yadu Billah. Aber wenn wir sagen, nein, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah, dann wirst du Muslim und Muhammad s.a.w. ist der Gesandte. Dann heißt es, schau mal, der sieht sich als einzige Religion. Bitte geh zum Vatikan. Ich meine, das ist ja die höchste Instanz bei ihnen. Und sag zu ihnen, kann man, natürlich du möchtest es nicht, aber kann man Christ werden, ohne dass man sagt, Jesus wäre der Sohn Gottes? Kann man oder kann man nicht? Man kann nicht. Aha. Wir haben auch Spielregeln, wie die Juden und Christen antworten. Dann sollen sie bitte nicht sauer sein. Wenn wir Kuffar sind nach ihrer Religion, sie sind auch Kuffar nach unserer Religion. Aber wir sagen, wir haben die wahre Religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und wie bitter wäre dein Leben, dass du neben Allah etwas anderes anbetest, außer Allah. Möge Allah uns bewahren. Dann kommen wir jetzt zu den, ist jetzt klar, ja? Dass man sich nicht schämen muss. Weil manche Muslime sagen, ja, und du bist hier in Deutschland und sag auch, Juden und Christen sind Gläubige. A'udhu billah. Ich bin in Deutschland, ich lerne die Sprache und Alhamdulillah, mein Strafregister ist sauber, Alhamdulillah Rabbil Alamin, weil wir machen das auch nicht in unserer Religion, wir klauen nicht und wir betrügen nicht und wir machen keinen Ehebruch und wir machen das, machen wir auch alles nicht. Alhamdulillah, unser Strafregister ist was? Sauber. Das ist auch bei uns alles in der Religion. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt ihre Religion annehmen, liebe Geschwister. Wenn wir auch sagen, man kann nachbarschaftlich leben, das war damals schon so, unter den Sahaba radiallahu anhum haben die Leute gelebt von wem? Von Juden und Christen. Wie haben sie geheißen? Na? Ahlu Dhimma. Sie haben unter einem islamischen Reich gelebt und sogar sehr gut gelebt. So gut, dass sie selber danach was angenommen haben, den Islam. Alhamdulillah. Und das nur deswegen, weil der Islam ungerecht oder gerecht ist? Gerecht ist. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Dann kommen wir jetzt, nachdem wir über die drei Richtigkeitsbedingungen gesprochen haben, zu den Vollständigkeitsbedingungen. Was sind die Vollständigkeitsbedingungen, liebe Geschwister? Wir sollten erstmal wissen, diese Vollständigkeitsbedingungen haben nicht den Charakter von den Richtigkeitsbedingungen. Aber sie müssen in der Basis was? Vorhanden sein. Sie müssen in der Basis vorhanden sein, wobei es hier Stufen gibt, dass manche Diener besser in der Religionspraktizierung sind als andere Diener. Okay? Bei Ilm haben wir sowas nicht. Wenn einer jetzt nicht die Bedeutung von La ilaha illallah kennt, dann kann er motiviert sein, wie er will. Ich werde das und das und das machen. Aber wenn er die Bedeutung nicht kennt, dann ist er kein Muslim. Okay? Verstanden den Unterschied? Hier bei den Vollständigkeitsbedingungen, und wir werden jetzt 4 Punkte nennen, und dann haben wir alle 7 Punkte von La ilaha illallah, die Shurut genannt, die Bedingungen, liebe Geschwister. Und ihr habt damit das beste Wissen, was ihr erreichen konntet in dieser Dunya. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns danach handeln lassen. Vollständigkeitsbedingungen bedeutet, der erste Punkt von den Vollständigkeitsbedingungen, und wir sind jetzt bei Punkt 4, nachdem wir am Anfang genannt haben, Al-Ilm, dann Al-Yaqin, dann Al-Qabul. Jetzt kommt Al-Inqiyad. Al-Inqiyad ist der 4. Punkt. Was bedeutet Al-Inqiyad? Das ist dasselbe Wort wie Al-Khudur. Das ist dasselbe Wort wie Al-Taslim. Das ist dasselbe Wort wie Al-Idhan. Das alles bedeutet Al-Inqiyad, und Al-Inqiyad bedeutet die Unterwerfung mit Gehorsamkeit. Was? Die Unterwerfung mit Gehorsamkeit. Das ist erstmal sehr wichtig. Okay, wir haben jetzt Al-Ilm, wir haben das Wissen, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden außer Allah. Wir sind gewiss, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Dann, wir wissen auch, dass wir alles von der Religion akzeptieren müssen. Jetzt muss logischerweise was kommen? Na, dass man sich unterwirft. Dass man sich unterwirft mit? Praktizieren. Mit Praktizierung. Okay, ist klar? Baut alles aufeinander? Auf. Nachdem wir das alles bestätigt haben, muss jetzt die Praktizierung kommen. Ja, subhanallah, was nützt dir das, dass du mir ein ganzes Buch erklärst und zum Schluss praktizierst du nicht? Kennt ihr diese Leute? Der sagt, was du weißt, weiß ich schon lange. Sag ich, alhamdulillah, und inshallah weißt du noch 10 Bücher und 20 Bücher, aber wo ist dein Gebet? Das heißt, bringt ihnen das Wissen etwas? Antwort? Nein. Deswegen muss man auch danach handeln, liebe Geschwister, was man annimmt. Und dieses Al-Inqiyad bedeutet die Unterwerfung mit Gehorsamkeit. Und dass dieses eine Bedingung ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Az-Zumar in der Ayah 54, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوا. Und kehrt alle euch zu eurem Herrn zurück und ergebt euch ihm. Ergebt euch. Tut, was er euch aufbefohlen hat. Tut, was Allah und sein Gesandter ihm befohlen, was Allah und sein Gesandter befohlen haben. Und ergibt euch ihm, bevor die Strafe über euch kommt, dann werdet ihr keine Hilfe finden. Subhanallah al-Azim. Passt auf die Ayah. Und kehrt zu eurem Herrn zurück. Al-Inaba wa anibu ila rabbikum. Al-Inaba bedeutet, liebe Geschwister, mehr als die Tauba. Wir wissen, die Tauba bedeutet Ar-Rujua, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Stimmt? Du hast eine Sünde gemacht, dann bereust du bei Allah subhanahu wa ta'ala und du kehrst zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Aber Al-Inaba ist mehr als die Tauba. Dass du nicht nur zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst, sondern dass du dich auch losbindest von der Sünde, die du gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hast. Es gibt Leute, der hat früher vielleicht immer Zina gemacht. Mit fremden Frauen geschlafen. Möge Allah uns bewahren. Danach hat Allah ihm Rechtleitung gegeben. Dann hat er sich gesagt, ich möchte dieses nicht mehr machen. Und er hat bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut. Aber, hier hat er bereut oder nicht? Hat er die Tauba vollzogen? Ja. Aber, wenn sein Herz noch an der Sünde hängt, hat er zwar die Tauba gemacht, aber was hat er nicht gemacht? Die Inaba. Die Inaba ist mehr als die Tauba. Bei der Inaba reißt du dich auch los von was? Von was? Von der Sünde. Dass dein Herz überhaupt nicht mehr an der Sünde hängt. Dass wenn auch immer du an die Sünde denkst, wenn Shaitan dir einflüstert und sagt, ach, war das nicht schön, du saßt mit ihr und er versucht dich wieder zu diesem Weg zurückzubringen, dann sagst du, a'udhu billah, dass sich Allah gegenüber nochmal umgeht. Das ist Inaba. Inaba ist mehr, und wallahi al-azim, man merkt den Unterschied. Kennt ihr den Unterschied, liebe Geschwister? Du machst eine Taube, aber dein Herz hängt noch was an der Sünde. Aber wenn du Inaba machst, sprich, du schickst dein Herz zurück zu Allah, ist ein ganz, ganz anderes Gefühl im Herzen. Ist das der beste Beweis, dass Allah existiert? Herr Allah. Das ist der beste Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und das sollten wir lernen. Al-Inaba ist mehr als die Taube, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَنِيبُوا macht Inaba إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ und ergibt euch ihm, bevor die Strafe über euch kommt, dann werdet ihr keine Hilfe finden. Das bedeutet, khatir, gefährlich, wenn wir das nicht machen. Wir werden nicht einfach grundlos bestraft. Das solltet ihr wissen, liebe Geschwister. Im Islam, von einem barmherzigen Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, werden wir nicht bestraft, wenn wir nicht was gemacht haben? Eine Sünde. Dann werden wir nicht bestraft. Aber haben wir hier eine Sünde gemacht? Antwort? Ja, natürlich. Deswegen, und kehrt zu eurem Herrn zurück und ergibt euch ihm, bevor die Strafe über euch kommt, dann werdet ihr keine Hilfe finden. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass du lernst, dass dein Herz nur für Allah subhanahu wa ta'ala schlägt und alles andere, was Allah nicht liebt, liebst du auch nicht. Und du solltest wissen, wenn du zu Allah nicht freiwillig zurückkehrst, dann wirst du zu Allah wie zurückkehren? Na? Gezwungen. Was ist besser? Du entscheidest und du hast die Entscheidung, dass du sagst, ja Allah, nehme mich in deine Barmherzigkeit auf und ich möchte ab jetzt ein tugendhafter Diener sein. Hier hast du selber was? Entschieden. Aber du sagst nein und bleibst arrogant und dann stirbst du kehrst zu Allah nicht anders zurück, denn als Diener. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahman abada, alles zwischen Himmel und Erde wird nicht anders zu Allah zurückkehren, denn als Diener. Das bedeutet, entscheide du selber, ob freiwillig oder gezwungen. Und der Muslim möchte geehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und nicht, liebe Geschwister, als ein Mujrim, als ein Verbrecher. Ha? Diese Unterwerfung ist mit der Gehorsamkeit verbunden natürlich. Wenn du sagst, okay, ich unterwerfe mich Allah subhanahu wa ta'ala, dann die Unterwerfung verlangt was? Die Gehorsamkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bete. Okay, du sagst, ich will mich jetzt unterwerfen. Unterwerfen deswegen, weil ich wem gehorche? Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und jeder Muslim muss dieses umsetzen in seinem Leben. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Es steht einem Gläubigen und einer Gläubigen nicht zu, dass wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung gefällt haben, dass sie hier die Wahlmöglichkeit haben. Das heißt, dass sie etwas anderes entscheiden als Allah und sein Gesandter. Es steht ihnen nicht zu. Und wer sich Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten zuwidersetzt, wer ihnen nicht gehorcht, so ist er in einem deutlichen Irrtum. Taib, Frage, wie ist er zu dem deutlichen Irrtum gekommen, dieser Diener? Indem er sich Allah und seinem Gesandten widersetzt hat, so ist er reingekommen in den deutlichen Irrtum, wie Sheikh Sa'di, Rahimullah Ta'ala, sagt, liebe Geschwister. Das bedeutet, bitte verfolgt dieses richtig mit mir. Du hast eine Entscheidung im Leben zu treffen. Zum Beispiel, du willst ein Haus bauen. Ist eine schöne Sache und ist von der Sunna. Und man kann sich auch ein gemütliches Haus bauen. Ist kein Problem, liebe Geschwister. Aber du hast nur eine Möglichkeit, dies mit Zinsen zu machen. Mit einem Kredit zu machen. Okay, lasst uns die Eier umsetzen. Und es geziemt sich nicht für einen Gläubigen und nicht für eine Gläubige, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache entscheiden, dass man hier die Wahlmöglichkeit hat. Was wäre jetzt hier die Entscheidung von Allah und seinem Gesandten? Dass Zinsen haram sind. Was wäre deine Entscheidung? Was wäre deine Entscheidung im Normalfall? Du möchtest ein Haus bauen. Frage jetzt. Wenn Allah und sein Gesandter das verboten haben, darfst du dich für etwas anderes entscheiden, als dieses auch abzulehnen? Antwort? Nein. Okay. Einer hängt an seiner Freundin. Er hat sie gelassen. Aber dann überlegt er, ob er wieder zurückkehrt. Allah und sein Gesandter haben das verboten, dann hast du hier nicht die Wahlmöglichkeit, dass du sagst, doch, ich darf das. Das ist der richtige Unterwerfung, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." "Qalu ya Rasulallah, wa man ya'ba?" Jeder in meiner Umma, in meiner Gemeinde wird das Paradies betreten, außer der, der sich weigert. Dann haben sie gesagt: "O Gesandter Allahs, wer weigert sich denn?" Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Man ata'ani dakhala al-janna, wa man 'asani faqad aba." Derjenige, der mir gehorcht, so hat er so? Derjenige, der mir gehorcht, so? So kommt er ins Paradies. Und derjenige, der mir nicht gehorcht, so hat er entschieden, was? Sich zu weigern. Taib, wer verantwortet das selber, dass er in das Höllenfeuer kommt? Er selber. Du brauchst den Propheten sallallahu alaihi wasallam nur zu gehorchen. Und sowieso, wer den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, der hat auch wen gehorcht? Allah subhanahu wa ta'ala. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, liebe Geschwister. Das ist der Punkt, Unterwerfung mit Gehorsamkeit. Das ist logisch, dass wenn du sagst, Allah ist mein Herr und niemand darf ich anbeten außer ihm. Und ich weiß, dass ich zu ihm zurückkehre und ich akzeptiere alles von der Religion, dann musst du jetzt auch was tun. Dann musst du jetzt auch was tun, indem du dich unterwirfst und Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten gehorchst. Natürlich, wenn wir über die Unterwerfung sprechen im vorigen Punkt, Al-Inqiyad, so gibt es Leute, die sich besser unterwerfen als andere. Nein, es gibt hier was? Stufe. Du siehst manche Leute, wallahi al-azim, das geht dir, yani, du sagst dir, subhanallah, woher nimmt der diesen Iman? Du siehst ihn immer bei den besten Taten. Keiner kann dir sagen, dass er wirklich offenkundige Sünden macht. Das bedeutet, dieser Diener, er ist richtig auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein anderer, er tut etwas, dann wieder fällt er zurück. Dann tut er wieder etwas und fällt zurück. Sind die beiden gleich? Natürlich nicht. Na? Aber es kann sein, dass beide wo reinkommen? In das Paradies, weil der andere auch immer wieder bereut. Aber sie sind nicht gleich in der Rangstufe, liebe Geschwister. Der nächste Punkt, die Wahrhaftigkeit. As-Sidq. Und dass es eine Bedingung ist, so heißt es in einer Überlieferung an Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam قال ما من أحد يشهد لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Niemand, der sagt, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist sein Diener und Gesandter wahrhaftig aus seinem Herzen heraus, außer dass Allah für ihn das Feuer verboten macht. Das heißt, welche Bedingung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier geknüpft? Wahrhaftigkeit. Sidqan min qalbi. Er ist wahrhaftig aus seinem Herz heraus, liebe Geschwister, hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrhaftigkeit mit den Worten des Tauhid, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah verbunden. Und wenn man über die Wahrhaftigkeit spricht, dann spricht man nicht als eine beliebte Sache, weil manche sagen, ja, wenn er wahrhaftig ist, ist gut. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nein, wir reden hier viel mehr über was? Über eine Bedingung von La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und das ist sehr wichtig. Wenn du die Shahada sprichst mit der Zunge, und du bestätigst die Wahrhaftigkeit im Herzen. Du sprichst die Shahada mit der Zunge. Und du bestätigst die Wahrhaftigkeit im Herzen. Und natürlich, was muss dann auch sichtlich sein? Deine Taten? Dann bist du ein Gläubiger. Ich wiederhole. Du sprichst mit der Zunge das Glaubensbekenntnis aus. Und du bestätigst das im Herzen und übersetzt das mit den Taten, dann bist du was? Ein Gläubiger. Aber wer die Shahada mit der Zunge spricht, aber sie im Herzen leugnet, wal-iyadu billah, dieser ist ein Munafiq, ein Heuchler. Nochmal. Derjenige, der die Shahada mit der Zunge spricht, und er bestätigt dieses im Herzen, und natürlich übersetzt er das dann mit den Taten, dieser ist ein Gläubiger. Aber wer die Shahada mit der Zunge spricht, aber innerlich, was macht er? Er leugnet das. Kennt ihr Leute? Der sagt die ganze Zeit so, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dann kommst du mit dem Gebot, nein, mach ich nicht. Er will gar nichts tun und nichts annehmen. Nein, das nehme ich nicht an. Dann, dieser ist, wa l'ayyadu billah, ein Munafiq. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa mina nasi man yaqulu amanna billah. Und von den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah. Haben sie was mit der Zunge gesprochen? Antwort? Ja, sie haben das mit der Zunge gesprochen. Wa mina nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Und von den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den letzten Tag. Allah sagt jetzt aber, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Aber sie sind nicht Gläubige. Sie haben das bestätigt. Wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Hat aber Allah ihr Glauben bestätigt? Antwort nein. Über wen ist diese Ayah? Über die Heuchler. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala betrügen. Aber sie betrügen nur sich selber, während sie nicht merken. Können sie Allah betrügen? Weiß Allah nicht über ihr Innerstes? Allah hat sie doch erschaffen, sie und ihr Innerstes. Dann wollen sie Allah subhanahu wa ta'ala betrügen. Schaut mal, was Allah über sie sagt. Fi qulubihim, marad. In ihren Herzen ist Krankheit. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. So hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Krankheit gemerkt, weil er weiß am besten, was sie im Herzen haben. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Und sie werden eine strenge Strafe bekommen für das, was sie geleugnet haben. Siddiq oder Lüge? Lüge. Und es gibt manche unter den Menschen, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Allah sagt, aber sie sind nicht gläubig. Sie betrügen Allah oder wollen Allah betrügen und diejenigen, die glauben, aber sie betrügen niemand anderen außer sich selber. Allah kennt ihre Herzen? Allah kennt ihre Herzen. In ihren Herzen ist Krankheit, so hat Allah ihre Krankheit gemerkt und sie werden eine strenge Strafe bekommen für das, was sie leugnen. Sie sprechen La ilaha illallah mit was? Mit der Zunge. Aber leugnen es im Herzen. Ich nehme das nicht an. Munafiq. Heuchler. Wal'iyadu billah. Und ihr wisst, wer bekommt die härteste Strafe am Tage der Auferstehung? Die Kuffar oder die Heuchler? Na? Die Heuchler. Deswegen sagen die Gelehrten, jeder Heuchler ist ein Kafir. Aber nicht jeder Kafir ist ein Heuchler. Die Heuchler kriegen die schlimmste Strafe, liebe Geschwister. Und wenn wir über As-Sidr sprechen, über die Wahrhaftigkeit, dann teilt sich die Wahrhaftigkeit in Worten und in Taten. Du sagst zu einem Bruder, zum Beispiel, ich werde das und das machen. Hier musst du deine Wahrhaftigkeit bezeugen. Antwort, ja. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Zeichen von einem Munafiq, von einem Heuchler sind drei. Wenn er redet, dann lügt er. Wenn er verspricht, dann bricht er es. Und wenn er ein Treuegut hat, dann veruntreut er es. Das heißt, wenn du zu deinem Bruder sagst, ich mache das und das, musst du wahrhaftig sein? Nein. Der einzige Grund, der dich entschuldigt, ist, wenn du vergisst. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten. Es kann passieren, man vergisst. Oder du bist krank geworden, ein Umstand hat sich ergeben, dann bist du entschuldigt. Aber ansonsten, wal'iyadu billah, gehöre nicht zu den Leuten. Ihr kennt das, bei den Muslimen ist normal, ja? Achi, wir treffen uns vor um 15 Uhr. Dann kommt er um 18 Uhr. Was willst du denn? 3 Stunden. Hab dich mal nicht so. Das ist keine Wahrhaftigkeit. Wenn du deinem Bruder etwas versprichst, musst du es tun. Wenn du Allah etwas versprichst, musst du es tun. Das ist von dir gewollt, dass du wahrhaftig bist mit deinen Worten. Und dann haben wir Wahrhaftigkeit mit den Taten. Kennt ihr die Leute, die sagen, ja, ist schlimm, was ich mache, aber er sagt, ich werde auch bereuen, aber er bereut nie. Kennt ihr die Leute? Sagt immer, ja, schiebe das auf, bis er zum Schluss nicht bereut hat. Ist er wahrhaftig in seinen Taten? Antwort, nein. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist eine ernstzunehmende Sache, dass man etwas anderes als ein Wahrhaftiger ist. Natürlich die Wahrhaftigkeit, die ist gigantisch. Es gibt hier auch was? Stufen. Subhanallah al-Azim. Es gibt hier Stufen, liebe Geschwister. Du siehst vielleicht manchmal einen Diener, Subhanallah al-Azim, alles genau. Er passt sehr auf, was er sagt, wem er was verspricht, was er sagt und dieses und jenes. Aber der andere, la hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Punkt, Al-Ikhlas, liebe Geschwister. Und Al-Ikhlas sagen die Gelehrten, Tasfiyatu al-ilmi al-qalb wal-jawarih bi-salih al-niyya an jami'i shawa'ib al-shirk. Das bedeutet, der Ikhlas ist die reine Tat vom Herzen aus und mit den Taten mit der richtigen Niyya. Und du entfernst dich dabei von allem, was sich mit dem Schirk was mischen kann. Niyya muss rein sein für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Und ihnen ist nichts anderes befohlen worden, außer Allah, wie zu dienen? Gegenüber? Aufrichtig. Aufrichtig. Mukhlis. Ikhlas, Mukhlis. Mukhlis ist derjenige, der Ikhlas ausübt, liebe Geschwister. Bedeutet, dass du keine Tat machen darfst für jemand anderen außer Allah. Nein. Wenn du in einer Moschee sitzt und du siehst die Leute beten, dann schämst du dich vor diesen Leuten und stehst deswegen auf und betest. Antwort für Allah oder für die Menschen? Für die Menschen. Wenn du beim Jumma-Gebet bist und du willst Geld in den Korb reinschmeißen und du achtest darauf, dass der und der dich sieht, damit du danach Lob von ihnen bekommst. Antwort hier für Allah oder für die Menschen? Für die Menschen. Aber Allah möchte was? Dass du die Tat einzig und alleine für ihn subhanahu wa ta'ala machst. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ. Das ist die Surah Al-Bayyinah. Und ihnen ist nichts anderes befohlen worden, als aufrichtig im Glauben zu sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, er sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, قال sallallahu alaihi wasallam, قال الله تعالى. Ein Hadith Qudusi. Allah subhanahu wa ta'ala sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sagte Allah subhanahu wa ta'ala? Ana aghna shuraka'i an ash-shirk. Ich bin derjenige, der unbedürftig ist von dem Schirk. Man amila amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktuhu wa shirka. Derjenige, der eine Tat macht und er mischt sie mit etwas anderem, außer dass er mich alleine anbetet. Er macht diese Tat nicht nur für mich, er macht diese Tat für jemand anderen, so spreche ich mich frei von seinem Schirk. Bedeutet, Allah nimmt die Tat an? Ist die Bedingung, Ikhlas, gegeben, dass man so die Tat akzeptiert bekommt? Antwort? Nein. Ja. Okay. Muss man Ikhlas haben, damit die Tat angenommen wird? Antwort ja. Wenn du kein Ikhlas hast, wir haben das Beispiel genommen, einer steht auf, damit die anderen über ihn sagen, MashaAllah, kein Ikhlas. Ha? Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Tat nicht an. Und wir sagen, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich, mein Gebet, mein Opfer. Mein Opfer steht hier für alle, was? Anbetung. Und mein Leben und mein Tod gehören wem? Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten. Bewohner, niemanden setze ich ihm zur Seite. Und die letzte Überlieferung, die ich euch gebe zu diesem Thema, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bithalika wajha Allah azza wa jal. Allah hat das Feuer für denjenigen verboten, der la ilaha illa Allah sagt und damit das Wohlgefallen Allahs anstrebt. Der Prophet sallam hat das verbunden, was mit? La ilaha illallah, mit? Mit Ikhlas. Und was anstrebt das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und eine Empfehlung gebe ich euch, das was ein Gelehrter gesagt hat. Er sagte, versteck deine guten Taten genauso wie du was verstecken würdest, deine schlechten Taten. Und deswegen gehöre nicht zu denjenigen, du machst eine Tat mit Ikhlas. Alhamdulillah, niemand hat dich gesehen, du hast diese Tat mit Ikhlas gemacht. Aber dann gehst du zu den Leuten und sagst, ich habe das und jenes gemacht. Hier sagt man, das ist das Dümmste. Warum? Die Tat war schon sozusagen gemacht. Gemacht. Durch. Und was meinst du, wie schwer ist es, eine Tat mit Ikhlas zu machen? Richtig oder nicht? Ihr alle kennt das, liebe Geschwister. Man muss mit sich richtig kämpfen. Manchmal brodelt es im Herzen, ob man wirklich nicht das mit Riyah gemacht hat oder nicht. Aber dass du eine Tat wirklich vollständig mit Ikhlas gemacht hast, dann gehst du raus zu den Leuten. Ich habe einmal einen getroffen, der sagt zu mir, ja, Achi, man muss sehr Gutes tun. Ich sage, Alhamdulillah, ich habe schon eine Vorahnung gehabt. Weil ich mache das so, ich breche die Gespräche immer gleich ab. Weil ich habe Angst, dass er sich wo reinsteigert? In die Tat und den Lob sozusagen erwartet. Er sagt, ja, man muss ja auch spenden. Ich habe heute 65 Euro oder irgendwas gegeben. Und fängt an, über die Tat und die Tat zu erzählen. Deswegen, lass das für dich. Versteck eine gute Tat so, wie du auch eine schlechte Tat verstecken würdest. Und der letzte Punkt, liebe Geschwister, Al-Mahabba, die Liebe. Mit der Vollständigkeit der Liebe vervollständigt sich auch der Tawhid. Allahu Akbar. Mit der Vollständigkeit der Liebe gegenüber wem? Na, Allah und seinem Gesandten vervollständigt sich auch der Tawhid. Und wenn die Liebe geringer ist, dann wird was geringer? Der Tawhid. Und die Gelehrten sagen, die Liebe ist die Seele der Taten. Ruhul A'mal. Die Seele was? Der Taten. Das heißt, gibt es Taten ohne Liebe? Für einen Gläubigen. Ja oder nein? Nein. Wenn sie sagen, die Seele der Taten, ja, die Seele, ohne deine Seele lebt dein Körper? Lebt nicht. Ha? Und wenn du dieses dennoch ohne Liebe machst, dann sagen sie, das ist wie ein toter Körper. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und es gibt manche unter den Menschen, die lieben anderes, wie man nur wen lieben darf? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe als wen? Als diese Leute, die etwas anderes neben Allah oder außer Allah lieben. Du darfst niemanden mehr lieben als Allah und auch nicht genauso viel lieben wie Allah subhanahu wa ta'ala. Hier hast du den großen Schirk gemacht, liebe Geschwister. Hier hast du den großen Schirk gemacht und du hast dich hier in eine schlimme Situation gebracht. Deswegen, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala richtig lieben, sie lieben Allah mehr als jeder seine Götze liebt. Und Götze steht für alles, egal was er liebt. Die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe als diese Leute zu ihren Götzen und alles, was sie außer Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Ha? Deswegen, der Gläubige liebt, was Allah liebt. Auch wenn er es selber nicht mag. Aber er liebt das. Ich gebe euch ein Beispiel. Du siehst einen Bruder, okay? Und der Bruder, alhamdulillah, äußerlich ein Muslim, sieht aus wie ein Muslim. Kannst du jetzt hier sagen, ich liebe ihn nicht? Ha? Antwort? Nein, weil du musst ihn ja für Allah lieben. Richtig. Du liebst ihn für Allah. Du liebst ihn, dass er La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ist. Du musst ihn lieben. Ob es dir schmeckt oder nicht. Sag mal, ja, der ist ein Schwarzer. Ja, und? Es gibt diese Leute, ja, die haben noch was in ihrem Herzen, den Rassismus, walayyadu billah, oder Nationalismus. Sagt man, ja, aber ein Türke, du sagst zu ihm, du musst deinen Bruder lieben, im Islam, der ist Kurde. Der ist bei der PKK. Woher weißt du das? Jeder Kurde ist bei der PKK? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht, Wallahi, stimmt nicht. Im Übrigen, die PKK, das ist eine Gruppierung, die haben nichts mit dem Islam zu tun. Ja? Das sind, wisst ihr, wem die folgen? Na? Che Guevara. Abu Mütze. Kennt ihr Che Guevara? Abu Mütze, kennt ihr? Kommunisten. Was hat Kommunismus mit Religion? Wisst ihr, was die Kommunismus über die Religion sagen, die Kommunisten? Die Religion ist Opium für das Volk. Aber schaut mal, wie Johal die Muslime. Allah, ich habe letztens einen Muslim gesehen, der läuft mit T-Shirt so, Che Guevara. Das ist der Jahl, liebe Geschwister. Möge Allah uns vor diesem Jahl bewahren. Der trägt T-Shirt von dem, der sagt, Religion ist Opium fürs Volk. Also entweder liebt er ihn mehr als die Religion oder Allahu alam, was bei ihm ist. Schaut mal. Der Gläubige liebt, was Allah liebt. Und er liebt nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht liebt. Selbst wenn er die Sünde macht. Wenn ein Gläubiger die Sünde macht, er selber macht sie. Und er liebt sich ja eigentlich in der Regel sehr, sehr viel. Dann hasst er die Sünde an sich selber. Warum? Weil wer die Sünde nicht liebt? Allah subhanahu wa ta'ala. Habt ihr das verstanden? Einer zum Beispiel raucht. Möge Allah die Raucher von der Zigarette wegbringen. Einer raucht. Er darf. Hast du richtig gemacht? Ich weiß nicht, Allah. Es gibt ja so, manche haben so, die wollen sich unterscheiden von anderen. Ist auch so eine Haltung? Allah. Auf jeden Fall. Aber so hält keiner. Möge Allah uns bewahren. Allah, wisst ihr, wie viele Jugendliche diese Joints rauchen? Unsere Brüder und unsere Schwestern. Und manchmal auch auf offener Straße. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, jeden in meiner Umma wird vergeben, außer denjenigen, die Sünde was machen? Öffentlich. Warum? Weil sie andere Leute dazu bringen, ebenfalls diese Sünde zu machen. Deswegen aufpassen, liebe Geschwister. Ha? Einer raucht. Jetzt muss er an sich selber hassen, dass er raucht. Sagt man, ja, der raucht, okay, aber er muss an sich hassen, dass er dieses Rauchen vollzieht und er muss dieses so schnell wie möglich ablegen. Hier heißt es, er liebt Allah mehr als sein Gelüst. Verstanden, liebe Geschwister? Er muss das mehr lieben als sein Gelüst. Und schaut mal, was ist die Folge, wenn du diese Liebe hast? Die Großgelehrten sagen, وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرَّبْ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ. Allahu Akbar. Sie sagen, die Herzen werden niemals Freude empfinden und keinen vollständigen Geschmack in der Liebe Allahs, wenn sie sich der Liebe Allahs nicht nähern. Allahu Akbar. Du wirst nur Freude in deinem Herzen finden und Ruhe und Zufriedenheit, wenn du dich was nährst? Allah subhanahu wa ta'ala. Dann erst wird dieses passieren und passiert dieses, dann wirst du dich automatisch von dem entfernen, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Das sind, liebe Geschwister, nochmal die letzten vier Bedingungen, die wir genannt haben. Sind Richtigkeits- oder Vollständigkeitsbedingungen? Vollständigkeitsbedingungen. Bedeutet, wenn sie auch nicht 100% vorhanden sind, ja, jetzt bei Yaqin, bei Gewissheit, darfst du Zweifel haben? Wenn du Zweifel hast, dann allgemein bist du was? Kein Muslim mehr. Aber hier, die Vollständigkeitsbedingungen, Liebe. Natürlich, einer liebt Allah noch mehr. Du siehst, wie sein Leben ist. Der ist immer mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Ein anderer weniger und einer noch weniger. Das sind Vollständigkeitsbedingungen. Bedeutet, dass man aber sich bemühen soll, diese Vollständigkeit zu erreichen? Antwort ja, natürlich. Aber trotzdem, wenn du sie in der Basis hast, du bist in der Basis wahrhaftig, auch wenn deine Wahrhaftigkeit nicht 100% ist. Du bist in der Basis aufrichtig, auch wenn dein Ikhlas nicht immer 100% gegeben ist. Manchmal machst du auch Riya. Heißt das jetzt, du bist kein Muslim mehr? Nein. Das sind Vollständigkeitsbedingungen. Deswegen sagt man, liebe Geschwister, das sind Vollständigkeitsbedingungen, keine Richtigkeitsbedingungen. Und das ist das richtige Verständnis. Derjenige, der weiß jetzt, wir haben 7 Bedingungen. Manche Gelehrte sprechen von 8, aber es sind 7 Bedingungen. Wir zählen sie auf. Erste ist, na, das Wissen, Al-Ilm. Gegensatz von Ilm ist? Ist Jahl, ist die Unwissenheit. Zweite Bedingung? Akzeptanz. Nein. Ja. Gewissheit. Gewissheit, Al-Yaqin. Gegensatz von Al-Yaqin, von Gewissheit ist? Zweifel. Zweifel, Shak. Dritte Bedingung? Akzeptanz, Al-Qabul. Gegenteil von Akzeptanz ist? Ist Ablehnung, Ar-Rafd, die Ablehnung. Vierte Bedingung ist Unterwerfung mit Gehorsamkeit. Gehorsamkeit. Das Gegenteil von Gehorsamkeit mit Unterwerfung ist At-Tark, dass man das lässt, dass man das nicht macht. Fünfte Bedingung ist was haben wir gesagt? Jetzt, wie wir das gesagt haben. As-Sidq, die Wahrhaftigkeit. Gegensatz von Wahrhaftigkeit ist Lüge. Sechste Bedingung ist Al-Ikhlas. Gegensatz von Al-Ikhlas ist Ash-Shirk. Und siebte Bedingung ist Al-Mahabba. Und Gegenteil von Mahabba ist ist Al-Bughd. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses Wissen nützlich machen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما